Ja, also hallo, ich soll mich erstmal vorstellen. Also ich bin Schriftstellerin und Journalistin, in England geboren, sehr lange in Deutschland, seit 76 und seit 30 Jahren beschäftige ich mich als Oppositionelle mit dieser Problematik, weil ich bin jüdisch und wurde ziemlich zionistisch erzogen. Also deswegen, ich habe auch für den Hörfunk jetzt etwas länger her, vor etwa 10 Jahren, ein langes Dokumentarfeature geschrieben über den Zionismus und schon mehrere Vorträge gehalten. Also ich will versuchen, Sie nicht zu langweilen, also mit dieser Geschichte. Sie ist nämlich sehr kompliziert, aber ich weiß, dass viele, nicht so viele, viel darüber wissen. Und obwohl ich hier einen Vortrag vorbereitet habe, Referat, werde ich jetzt mehr oder weniger freisprechen. Also der Zionismus beginnt in der Bibel, also schon im ersten Buch Moses, wo Gott zu Abraham redet und sagt zu ihm, Lech Lecha, also gehe nach Kanaan und es wird doch ihr Land sein und ihr werdet ein großes Volk sein. Und Abraham, interessanterweise, er hatte diese zwei Söhne, Ismael und dann später Isaak. Und Isaak hatte auch zwei Söhne, Esau und Jakob. Und diese Paare, die symbolisieren irgendwie zwei verschiedene Glaubensrichtungen, also das Judentum und den Islam und auch eine Aufteilung des Territoriums. Jedenfalls die Hebräer, die Israeliten, zogen irgendwann mal nach Ägypten und waren dann nach einiger Zeit Sklaven in Ägypten. Und Moses hat sie wieder ausgeführt und wieder wurde so signalisiert von Gott, dass sie das Land haben in Kanaan und sie haben das Land übernommen. Also das ist der Anfang und das ist ziemlich wichtig, weil in allen gläubigen jüdischen Familien und vielleicht auch in nicht so gläubigen wird jedes Jahr beim Passafest daran erinnert, also nächstes Jahr in Jerusalem und ein Glas Wein wird getrunken und Jerusalem wurde auf 7 Bergen gebaut und der eine Berg ist der Berg Zion. Und es ist so, dass es wird immer erzählt, also zu römischen Zeiten, also dass dieses von Hebräern, Israeliten besiedeltes Land, also dass der Tempel zum ersten Mal durch die Babylonier, zum zweiten Mal durch die Römer zerstört wurde und Menschen von dort wurden vertrieben. Also es gibt Historiker neulich wie Shlomo Sanz, also sehr kontrovers, der behauptet, es habe eine solche Vertreibung niemals gegeben. Jedenfalls da entstand also die Jahrhunderte hindurch diese Idee oder diese, nicht nur Idee, diese Überzeugung, dass die Juden, die nicht mehr in Palästina leben konnten, dass es ein Volk sei im Exil. Sie sind also in der Welt zerstreut und es ist auch sehr interessant, wenn man im jüdischen Lexikon nachschaut. Es gibt durch die Jahrhunderte, also nicht von jüdischer Seite, also ganz schrullige Ideen, also über ein Land für dieses Volk im Exil. Und besonders auch in England und in der englischen Literatur gab es also ganz romantische Vorstellungen. Und jedenfalls, und auch Napoleon hatte gedacht, er würde die Juden in Asien und Afrika aufrufen, um ihm zu folgen und das alte Jerusalem wiederherzustellen. Aber das war vermutlich ein Trick, um die Soldaten dort zu rekrutieren, wie er das auch in Polen gemacht hat. Die Polen waren auch Polenwaffe geteilt und war auch kein, hatte auch kein eigenes Land. Ist das okay? Können Sie alle hören? Und es knackt nicht zu sehr mit dem Mikrofon. Also der Zionismus ist vor allem ein westeuropäisches Phänomen. Und die Jahrhunderte hindurch, also in Europa, also bis zum 18. Jahrhundert, waren die Juden mehr oder weniger zu erkennen. Also verschiedenes. Sie lebten manchmal getrennt, manchmal in Ghettos, also nicht immer. Aber jedenfalls, die waren irgendwie als Juden erkennbar. Und es gab auch Vertreibungen und Umsiedlungen und verschiedene Pogrome und Verfolgungen. Und dann im 18. Jahrhundert begann diese Zeit der Emanzipation. Also in Deutschland gefördert von Moses Mendelssohn und Lessing. Und es gab dann auch, die Juden durften dann nach und nach andere Berufe ergreifen, als Berufe, die früher nicht erlaubt waren. Und da kam dann diese Konkurrenz hoch und da begann dann auch generell in Europa die Zeit des Nationalismus und des nationalen Staats. Und dann ist das diese ganze Frage, weil das hängt wirklich davon ab, ob es nur einen jüdischen Glauben gibt oder eine jüdische Nation. Und diese jüdische Historiker Graetz war sehr insistent, dass es eine jüdische Nation gibt. Und viele Juden waren auch, ich meine Gott, wie gesagt im Alten Testament, ihr seid mein Volk, dieses ausgewählte Volk und daher fangen die Probleme also ziemlich an. Also die erste Figur, die man also mit dem Zionismus und diesem Berg Zion, dieser Rückkehr nach Zion identifizieren kann, war Moses Hess. Und er hatte ein Essay Rom und Jerusalem geschrieben. Ich zitiere, ein Jude gehört seiner Abstammung nach stets dem Judentum an, gleich viel, ob er oder seine Vorfahren Apostaten geworden sind. Er war der Überzeugung, dass die Juden nicht in anderen Volksgruppen untertauchen könnten. Ein jüdischer, rassischer Typus würde sich immer durchsetzen. Also er spricht für die Erneuerung des jüdischen Volkes aus. Ich zitiere nochmals, die jüdische Volksmasse wird sich an der großen geschichtlichen Bewegung der modernen Menschheit erst dann beteiligen, wenn sie ein jüdisches Vaterland haben wird. Und es war eine andere jüdische Persönlichkeit, ein Essayist, Nathan Birnbaum, der 1893 den Begriff Zionismus wirklich geprägt hat. Mag auch, ich zitiere wieder, mag auch der einzelne Jude ein Vaterland haben, das jüdische Volk hat keines und das ist sein Unglück. Also es gab in diesem ganzen 18., 19. Jahrhundert und es gab auch in den Jahrhunderten davor also Gruppen von Juden, die in Palästina gelebt haben. Es gab diese jüdischen Mystiker und es gab dann im 19. Jahrhundert so wirkliche Auswanderungsgruppen, also Chovere Zion und Chibat Zion, die Freunde Zions und die Zionsliebenden. Und es gab dann was das Ganze sozusagen gesteigert hat. Es gab dann in Europa, besonders auch in Russland, Pogromwellen. Und dann in Frankreich in den 90er Jahren war der Dreyfus-Prozess. Kapitän Dreyfus war ein französischer Soldat, jüdischer Abstammung jedenfalls. Ich glaube nicht, dass er gläubiger Jude war. Und er wurde fälschlich beschuldigt, also Staatsverrat. Und es gab, die Franzosen sollen auf der Straße gerufen haben, tötet Dreyfus, sondern tötet die Juden. Also Hannah Arendt allerdings in einem Essay hat geschrieben, dass es nicht ganz so schlimm gewesen ist, wie Herzl so gedacht hat. Und dieser Wiener Journalist, Theodor Herzl, der in Paris war, um über den Dreyfus-Prozess zu berichten, hat das gehört und er war erschrocken und hat sich dann als Jude gefühlt. Er war wahrscheinlich sehr assimiliert vorher das war wirklich der Anfang des politischen Zionismus und der zionistischen Bewegung. Und das nenne ich irgendwie den ersten Meilenstein in diesem ganzen Prozess. Es gab dann einen ersten zionistischen Kongress in Basel 1897 und er hat sein Buch geschrieben, Der Judenstaat. Ich zitiere auch kurz aus Der Judenstaat, weil ich finde, das ist eigentlich, was Herzl sich gedacht hat, wenn man die Geschichte jetzt anguckt, das ist irgendwo sehr traurig. Noch einmal sei das Wort des Anfangs wiederholt. Die Juden, die wollen, werden ihren Staat haben. Wir sollen endlich als freie Männer auf unserer eigenen Scholle leben, in unserer eigenen Heimat ruhig sterben. Die Welt wird durch unsere Freiheit befreit, durch unseren Reichtum bereichert und vergrößert durch unsere Größe. Und was wir dort nur für unser eigenes Gedeihen versuchen, wirkt machtvoll und beglückend hinaus zum Wohle aller Menschen. Also freie Männer, als Feministin sage ich ironisch, auf dem ersten Zionistenkongress nahmen unter 197 Delegierten nur 13 Frauen teil und sie durften nicht abstimmen. Also dann wurden verschiedene Institutionen gleich danach im Leben gerufen, also die Jewish Colonial Trust, die jüdische Kolonialbank und Herzl, er ist eigentlich, er war am Anfang noch nie in Palästina gewesen, er ist einmal dorthin gefahren, also sein Eindruck war nicht so, so glücklich, glaube ich. Er hat dann auch versucht, mit verschiedenen Menschen zu sprechen und sie zu beeinflussen, auch mit dem Kaiser. Und es gab dann aber auch wegen der Pogrome in Russland einen anderen Juden, Israel Samuel, der nicht so an Palästina gedacht hat. Er wollte einfach Menschen retten und hat dann ein Uganda-Projekt gedacht. Also die Briten haben auch ein Uganda-Projekt gedacht, weil sie nicht die ganzen jüdischen Flüchtlinge aus Russland und Bessarabien in England aufnehmen wollten und dachten, sie könnten sie eventuell die Flüchtlinge in Uganda unterbringen. Das hat so ein, das kann man auch mit heute auch vergleichen vielleicht. Jedenfalls aber die Leute, die schon, die englischen Siedler in Uganda, die wollten auch keine Juden dort eigentlich aufnehmen. Und es ist Samuel gelungen, ein erheblicher Teil von Flüchtlingen in Argentinien und in den USA unterzubringen. Aber das Uganda-Projekt an sich fiel flach, also es ging nicht, weil die meisten Zionisten damals auf Palästina versessen waren. Also Samuel, also wurde auch sehr unglücklich ein Zitat angehängt. Ein Land ohne Volk für ein Volk ohne Land. Aber es war im Grunde genommen in Wirklichkeit Lord Shaftesbury, der das gedacht hat. Also der zweite Meilenstein war die Balfour-Deklaration im November 1917. Aber schon lange davor, auf dem 5. Zionistenkongress, wurde die Keren Kayemet Israel ins Leben gerufen. Der jüdische Nationalfonds, die JNF, und ich zitiere aus dem jüdischen Lexikon, statutengemäß den privatrechtlichen Erwerb von Grund und Boden in Palästina als unveräußerliches Eigentum des jüdischen Volkes und der Besiedlung des erworbenen Landes mit Juden anstreben sollte. Und auch Baumspenden wurden gefragt. Also die JNF genießt bis heute den Ruf einer harmlosen Organisation, die nur Bäume pflanzen will. Aber wir wissen alle, dass es nicht so ist. Und die Balfour Declaration hat auch eine, ja, es ist sehr, dass die Zeit rennt, eine ganz interessante Geschichte. Es wurde auch sehr sorgfältig vorbereitet und es ging um eine jüdische Heimstätte für die Juden und nicht und sollte nicht die Bevölkerung, die schon in Palästina war, beeinträchtigen. Das war alles möglich, weil der Erste Weltkrieg fast verloren war, also von deutscher Seite. Und Präsident Wilson hatte in den USA das Selbstbestimmungsrecht der kleinen Völker auf nationale Existenz und nationales Leben bestätigt. Wurde diese Besiedlung von Palästina von jüdischer Seite dann sehr intensiv betrieben danach. Und die Briten erhielten 2 Jahre danach das Mandat für Palästina. Und diese Kerin Hayesod, also zur Kolonisation, wurde auch ins Leben gerufen, das ist die Jewish Agency. Diese Institutionen bestehen bis heute und deswegen sind sie wichtig, deswegen erwähne ich sie jetzt. Und das ist auch noch eine etwas witzige Geschichte, dass der britische High Commissioner, Oberkommissar für Palästina, war jüdisch und war britisch, Herbert Samuel. Und er hat 3 Jahre in Palästina verbracht und hat versucht zu vermitteln, vermutlich zwischen Arabern und Juden. Und es gab dann im Jahre 21 sehr viele Unruhen und der Hauptanstifter, der Urheber der Unruhen, hat er begnadigt und interessant, das war Haj Emin al-Husseini und Herbert Samuel hat ihn begnadigt und hat ihn zum Großmufti von Jerusalem ernannt. Also das hatte auch dann verschiedene Konsequenzen und das fand ich auch sehr interessant, dass das gerade Samuel war. Gut, die zionistischen Richtungen, das ist nicht nur diese politische Richtung von Theodor Herzl, sondern es gibt 3, 4 weitere, die wichtig sind. Und ich werde die 3 sehr schnell skizzieren, die 3 wichtigsten. Also gut, die religiöse ist auch wichtig, aber irgendwie dieses mystische Element durchzieht alle diese Richtungen. Also alle diese Richtungen, und das ist das Wichtigste, auch der Kulturzionismus, der am aufgeschlossensten war und der nicht die Einwanderung vorantreiben wollte, also nicht so schnell jedenfalls, die wollten alle eine jüdische Mehrheit in Palästina. Und ich muss auch hinzufügen, dass Herzl hat vielleicht die arabische Bevölkerung Palästinas übersehen, aber Israel Samuel hat sie nicht übersehen und hatte auch gedacht, es gäbe dann in Zukunft Probleme, aber niemand hat das wirklich so ernst genommen. Und der Hauptanstifter des Kulturzionismus, der Gründer war Asher Ginzberg, Ahad Ha'am, auf Hebräisch einer aus dem Volk. Und er legte viel mehr Wert auf geistige Entwicklung, Wiederbelebung des Herzens, Konzentration des Geistes und hatte ethische Ideale. Und er gehört zu den wenigen Zionisten, der überhaupt später nach Palästina gezogen ist und hat sich dort niedergelassen. Die meisten, wenn sie mal zu Besuch da waren, sind sie nicht so lange geblieben, geschweige denn dort gelebt. Eine andere, zweite Gestalt, die sehr wichtig war im Kulturzionismus, war Martin Buber. Und der auch seine Reden über das Judentum geschrieben hat und behauptet hat, dass das jüdische Volk kein Nomadenvolk gewesen sei. Also ursprünglich seien sie zu biblischen Zeiten sehr lange sesshaft gewesen. Aber wichtig für ihn waren auch die Beziehungen zu den palästinensischen Arabern. Und er hat immer diese Mahnungen ausgesprochen. Man darf das Land nicht verunreinigen. Andere Völker mussten gehen, weil sie gegen das Land gesündigt hatten. Das Gleiche droht Israel, wenn es unrein wird und das Land, mit dem es verbunden worden ist, unrein macht. Und eine Bewegung wird nicht dadurch historisch berechtigt, dass sie Menschen hilft, sondern dadurch, dass sie die Menschheit um neue Werte bereichert. Und das war auch Gruber, der die Organisation Brit Shalom mit Arthur Rupin gegründet hatte. Das war der Versuch, einen binationalen Staat zu gründen. Aber das hat dann auf Opposition, ich glaube, unter den deutschen Juden gestoßen und hat nicht sehr lange gelebt. Gut, die nächste, der sozialistische Zionismus ist voller Widersprüche, wie diese meisten Bewegungen sind. Und der Haupttheoretiker war Bert Borchow. Und er hatte gehofft, eine Synthese zwischen Marxismus und Zionismus zustande zu bringen. Das ist einfach so. Er hat auch nur gedacht, dass der Zionismus nur möglich ist, wenn der Klassenkampf realisiert worden ist. Und er hat auch nicht, obwohl er dann gesagt hat, man soll in Palästina leben, ist er er hat Teil selber in den USA gelebt und ist in Moskau gestorben. Und wichtig, diese ganzen Spaltungen im sozialistischen Zionismus war natürlich die Parteien, die sich zusammengetan haben und zu Mapai geworden sind. Das ist die Partei von Ben-Gurion und die damals Stalin-sympathische kommunistische Partei Mapam. Es ist nur so, dass der sozialistische Zionismus ist kein echter Sozialismus gewesen. Also das heißt, dass am Anfang arabischen Palästinenser zusammengearbeitet haben an den Kibbutzim und Moschawim, also diese Moschawot, diese Kollektivhöfen, die immer so gelobt worden sind in der Geschichte, also wegen Sozialismus. Und am Anfang haben Araber auch das Land bearbeitet und die Erde bearbeitet und dann irgendwann war das die Meinung, also wenn das unser Land sein soll, dann sollen wir bitteschön die Erde selber bearbeiten und judaisieren, also das ist damit es wirklich unser Land ist, sodass die dann von dieser Arbeit ausgeschlossen sind. Also von einer gemeinsamen Arbeit kann keine Rede sein. Und ich weiß auch nicht, inwiefern sie wirklich an diesem Gewerkschaftsverband, der Histadrut, wirklich beteiligt waren oder heute noch sind, diejenigen, die israelische Staatsbürger geworden sind. Und zum Schluss, also dass dieser Revisionismus, das ist diese rechtsorientierte Richtung, die sehr wichtig ist, weil aus diesem revisionistischen, zionistischen Partei von Zev Wladimir Jabotinsky ist die heutige Likud entstanden. Und Jabotinsky, der russisch war, er wollte die Einwanderung richtig forcieren, Es kann sein, dass er den Holocaust im Voraus gesehen hat oder geahnt hat. Aber jedenfalls, er hat nicht gewartet und es gab eine Abspaltung von den normalen zionistischen Parteien, den anderen. Und er hat diese erstmal eine Jugendorganisation gegründet, Beta, die heute noch existiert. Man kann im Internet nachgucken und sehr aggressiv oft und sehr rechtsorientiert ist. Am Anfang hatten sie auch braune Hemden. Es gibt auch eine Geschichte mit den braunen Hemden. Das war vor der SA in Deutschland und ich bin nicht so gar sicher, dass die SA nicht die braunen Hemden vom Beta übernommen hat. Also das ist andersrum. Und er hat dann diese illegale, er hat dann die Armee mitgeleitet und gegründet, mitgeführt, die normal, legitime Armee, von Israel geworden ist später, die Haganah. Aber er hat diese Illegale gegründet, den Irgun, der für sehr viele Angriffe zuständig war, nicht nur auf Briten, sondern auch auf Palästinenser und die Sternbande von Abraham Stern, die für diese Attentate auf das King David Hotel in Jerusalem zuständig war und den Mord an Grafen Bernadotte 48 begangen haben, war Bernadotte die Rückkehr der palästinensischen Flüchtlinge befürwortet hat, die vertrieben wurden 48. Also Jabotinsky wird heute irgendwie auch immer sehr bewundert für seine Haltung gegenüber. Er hat auch behauptet, er sei kein Faschist. Also ich zitiere kurz, ich bin das genaue Gegenteil eines Faschisten, ein instinktiver Hasser aller Formen des Polizeistaates. Aber jedenfalls, er war ein Italienliebhaber und er soll auch Mussolini bewundert haben. Also ich möchte, er wollte auch eine jüdische Mehrheit auf beiden Seiten des Jordanflusses haben. Also er war nicht zimperlich, er wollte schon ein Groß-Israel. Und ich will mit zwei Zitaten schließen, also eins von ihm und eins von Martin Buber. Also Jabotinsky hat ein Essay geschrieben, es heißt Die eiserne Wand. Und ich zitiere, ein lebendiges Volk gibt nur dann in solchen gewaltigen, schicksalsschweren Fragen nach, wenn kein einziges Schlupfloch mehr in der eisernen Wand zu finden ist. Nur dann verlieren die radikalen Gruppen, deren Parole niemals lautet, ihr Prestige. Nur dann beginnen die gemäßigten Gruppen an Einfluss zu gewinnen. Der einzige Weg zur Einigkeit ist die eiserne Wand, das heißt Befestigung einer den arabischen Einflüssen unzugänglichen Macht in Palästina. Und das ist eben dasjenige, was die Araber bekämpfen. Mit anderen Worten, der einzige Weg für uns zu einer Übereinkunft in der Zukunft besteht in dem absoluten Verzicht auf irgendwelche Versuche, einer Übereinkunft in der Gegenwart zu erreichen. Und dann die andere Denkweise von Martin Buber. Eine unmoralische Tat mag manchmal Nutzen für kurze Zeit bringen, aber nicht für Generationen, nicht einmal für eine Generation. Am Ende gibt es keinen Widerspruch zwischen Realpolitik und moralischer Politik. Manchmal fordert diese einen Verzicht auf den momentanen Nutzen um das Bestehen in der Zukunft willen. Und ich möchte nur kurz zusammenfassen. Die Belastung durch den Holocaust, die Shoah, die die Lage erheblich verschärfte, verbunden mit den religiösen, mystischen Aspekten des Zionismus, das habe ich nicht so erläutern können. Im verhängnisvollen Zusammenhang mit den nationalen Ansprüchen, selbst im Zeitalter des angeblichen Postzionismus in dem wir uns angeblich befinden, hat ein Knäuel geschaffen, das sich sehr schwer auflösen oder durchbrechen lässt, um zu einer legbaren Lösung zu kommen. Das war's. Vielen Dank, Ruth.